Maximilian hat nicht den geschlossenen Besitz der Erblande erlangt. Ferdinand sprach ihm nur Ober- und Niederösterreich, die böhmischen Länder und die Krone Ungarns zu, dem zweiten Sohne Karl aber Innerösterreich, dem dritten Ferdinand Tirol und die Vorlande. Der Tiroler indes kann, da mit der Augsburger Patriziertochter Philippine Welser unebenbürtig verheiratet, keine erbberechtigte Dynastie bilden. Seine Söhne werden mit Grafschaften abgefertigt, sein Land aber fällt nach seinem Tode an die Hauptlinie zurück. Diese Teilung lähmt die Macht Kaiser Maximilians in empfindlicher Weise. Die Erblande sind zu seiner Zeit trotz der Schutzlosigkeit der Protestanten stark evangelisch geworden. Seit 1549 findet in Wien keine Fronleichnamsprozession mehr statt. 268 Orte im Land gelten damals bereits als evangelisch. Die angesehensten Adelsgeschlechter treten zur neuen Lehre über. Der Mittelpunkt des niederösterreichischen Protestantismus ist Horn. In Oberösterreich sind die 7 landesfürstlichen Städte evangelisch, vom Adel ist nur noch ein Edelmann katholisch. In Böhmen machen die Katholiken nur noch 10 vom 100 der 3 Millionen Einwohner aus. In Schlesien wird das Land durch die Städte und den Adel reformiert. In Mähren ist der Adel großenteils für die neue Lehre gewonnen. Ungarn wendet sich in enger Verbindung mit den evangelischen Hochburgen des Reiches dem Luthertum zu. Später greift besonders bei den Magyaren der Calvinismus um sich, der geradezu als magyarischer Glaube erklärt wird. Die deutschen Städte in Nordungarn und die Siebenbürger Sachsen bleiben Lutheraner. In Siebenbürgen wird schon 1543 durch die Synode von Mediasch die neue Kirchenordnung durchgeführt. Maximilian bewilligt den Protestanten begrenzte Rechte für die Ausübung ihres Glaubens, gewährt aber keine endgültige, durch die Gründung einer eigenen evangelischen Kirche Österreichs gesicherte Ordnung. Er bewilligt für Österreich 1568 die Religionskonfessionen und gewährt am 14. Jänner 1571 in der Assekuration dem Adel auf seinen Schlössern, Häusern und Gütern für sich, seinen Diener und Angehörigen die augsburgische Konfession. Die landesfürstlichen Städte, darunter auch Wien, umgehen das Verbot der Ausübung des lutherischen Bekenntnisses mit Hilfe des Adels. So entfaltet sich in Wien ein blühendes evangelisches Leben. In Innerösterreich sind 1564 von den 15.000 Einwohnern von Graz nur noch 200 katholisch. In Kärnten gründen die Stände eine evangelische Landesschule 1563. Erzherzog Karl von Innerösterreich muss, obwohl streng katholisch gesinnt, schon mit Rücksicht auf die Türkengefahr den Mitgliedern des Herren- und Ritterstandes in der Grazer Pazifikation 1572 volle Gewissens- und Kultusfreiheit gewähren. Wenn so auch die Habsburger zu Zugeständnissen gezwungen sind und die neue Lehre überall im Fortschreiten ist, werden die protestantischen Reichsstände durch den unseligen Zank zwischen Calvinern und Lutheranern, ein Zank vorweg zwischen dem Kurfürsten von Sachsen und dem von der Pfalz, in dieser entscheidenden Zeit gelähmt. Der sächsische Kurfürst lässt sogar, von seiner Gemahlin Anna aufgehetzt, seinen treuen Kanzler Karkow zu Tode foltern, den Theologen Stössel in lebenslänglichem Kerker verschwinden, auch seinen Leibarzt Peuker ins Gefängnis werfen, als er dahinter kommt, dass sie geheime Calviner sind, also Krypto-Calvinisten. Alle Geistlichen aber müssen die Calviner-feindliche Torgauer Formel unterschreiben. Durch dieses Verhalten Augusts, der zum Unglück für seine Glaubensgenossen über 30 Jahre regiert, sind die Evangelischen gelähmt. Auf dem Kurfürstentage von Regensburg 1575 willigt er trotz der Gegenbemühungen des Pfälzers in die Wahl des jungen Rudolf zum römischen König, ohne die zuerst von ihm verlangte Bestätigung der Augsburger Deklaration erlangt zu haben. Für die Frage des Vorbehalts, die für sein Land nicht mehr besteht, hat er kein Verständnis, ebenso wie der Brandenburger Johann Georg. Die Protestanten bewilligen, ohne die beiden Streitfragen geklärt zu haben, die sehr ansehnliche Türkenhilfe des Reichstags von Augsburg 1566, dieses Reichstags von Speyer 1570 und die Große des Reichstags von Regensburg 1576. Die Katholiken aber beginnen mit entschlossener Gegenreformation im Reich. Der Bayernherzog Albrecht beschränkt die früher erteilten Bewilligungen und leitet durch sein Religionsmandat 1569 die endgültige Gegenreformation ein. Er erreicht dasselbe auch in der Markgrafschaft Baden-Baden. Entgegen der Ferdinandeischen Deklaration schreitet in Fulda der Abt Balthasar von Dernbach, nachdem er die Jesuiten in sein Land gerufen, zur Gegenreformation. Ähnlich geschieht es im Eichsfeld durch den Erzbischof von Mainz, Daniel Brendel. Die evangelischen Reichsstände verhalten sich passiv. Der Reichstag von Regensburg besiegelt ihre Niederlage. Die katholischen Fürsten weigern sich, Gelder für die Türkenhilfe zu bewilligen, wenn der Kaiser die evangelischen Beschwerden berücksichtigt. Die Protestanten müssen nun, um nur ja Türkenhilfe leisten zu können, auf die Regelung dieser Fragen auf die Bitte des Kaisers verzichten. Die katholische Kirche erneuert sich auch innerlich immer mehr. In Rom wird seit der Gründung des jesuitischen Collegium Germanicum fieberhaft daran gearbeitet, geistig ausgezeichnete deutsche Priester, möglichst aus adeligen Familien, für den religiösen Kampf um Deutschland zu schulen. Dem Kaiser machen die Türken schwere Sorge. Im Jahr 1566 ist nach heldenmütigstem Widerstand die von Niklas Zrini verteidigte ungarische Festung Sziget gefallen. Maximilians Heer, 60.000 Mann stark, aber zu buntscheckig, wagt nicht, die Türken anzugreifen, zumal diese den vor Sziget erfolgten Tod des Sultans Soliman verheimlichen. Der Kaiser muss in den Waffenstillstand von Adrianopel 1568 willigen, durch welchen er bei unverändertem gegenseitigem Besitzstand einen Tribut von 30.000 Dukaten jährlich zu entrichten hat. Ein rechtes Bild, wie sehr das kriegsgewaltige deutsche Volk durch die Auflockerung der Reichsgewalt in seiner Widerstandskraft gelitten hat.